Die Schnitter. Wulf und seine Begleitung blieben bis zur Uhlenflucht auf dem Fiekenhofe in Fuhrberg und kamen erst im Dunkeln nach Per Hobstel. Alles machte lange Augen, als es hieß, der Wulfsbauer hat sich eine Magd mitgebracht. Aber weil sie sich nicht sehen ließ und alles, was eben helfen konnte, alle Hände voll zu tun hatte, so kümmerte sich keiner weiter um sie. Mit der Zeit wurde Johanna mit den Frauensleuten bekannt. Erst mussten sie heimlich über sie lachen, weil sie das rote Haar hatte, Hochdeutsch sprach und Hände wie eine Edelfrau hatte. Als aber Wittenmutter zu liegen kam und die Magd vom Wolfshofe ihr in ihrer schweren Stunde auf das Beste beistand und auch hinterher jeden Tag dafür sorgte, dass die Zwillinge zu ihrem Rechte kamen, sah man, was man an ihr hatte, zumal sie sonst wie eine Magd arbeitete. Die Kinder, die erst mit dem Finger im Munde dagestanden hatten, wenn sie ihnen mit der Hand über die Köpfe ging, gewöhnten sich an sie, und bald hatte sie alle miteinander jeden Sonntag um sich. Dann erzählte sie ihnen allerhand Geschichten und brachte den Mädchen Stricken, Nähen und Stopfen bei. »Das hat uns hier gefehlt, Harm«, sagte Uhlenvater, der das Mädchen ganz an das Herz genommen hatte. »Nun haben wir einen Schulmeister, wie es besser keinen gibt, wenn er auch lange Haare hat. Mit Geschichten erzählen hat es angefangen, und jetzt bringt sie ihnen auch das Lesen und Schreiben bei. Weißt du was? Krackenmutter ihr Mieken, das wäre eine Lütjemagd für uns. Denn hat die andere mehr Zeit für die Kinder und die Kranken, denn darauf versteht sie sich wie ein gelernter Doktor.« Der Wulfsbauer war sehr zufrieden. Als er Egripto hielt, der sich einen Schlehdorn eingetreten hatte, woraus ein Geschwür geworden war, und sie es aufschnitt und dem Hunde die Pfote verbunden hatte, fragte er sie: »Sag mal, was kannst du eigentlich nicht? Reiten kannst du, schießen kannst du, der Hausarbeit bist du gewachsen, auf das Vieh verstehst du dich auch, kannst mit kranken Leuten umgehen, bist dabei auch Schulmeister und Wehmutter und Gärtnerst, dass es eine Freude ist. Wo hast du das alles her, Mädchen?« Sie steckte sich rot an und sagte: »Reiten musste ich zu Hause lernen, weil ich Vater bei seinen Krankenbesuchen begleitete. Und das Schießen hat mir der alte Amtmann, Gott hab ihn selig, beigebracht. Denn der sagte, ein Frauenzimmer hat das noch nötiger als ein Mannsmensch, dieweil es mehr zu verlieren hat als bloß das nackigte Leben. Das andere, das kommt wohl, weil Vater Doktor werden wollte, aber aus sich heraus später einen anderen Ruf bekam und weil der Lehrer, den wir hatten, besser Hosen flicken konnte als die Kinder lehren. Und da nahm Vater sich ihrer an und ich musste ihm dabei an die Hand gehen. Und von meiner Mutter habe ich dann das andere gelernt, besonders das Umgehen mit dem Vieh und mit den Blumen, denn darauf verstand sie sich vorzüglich. Das musste wohl so gewesen sein, denn sonst hätte es um den neuen Hof nicht so glatt ausgesehen. Tedel hatte einen schönen Zaun um den Garten gemacht, und da es sich gerade so passte, kam die Pforte zwischen zwei großmächtige Hülsenbüsche zu stehen, die von Johanna so zurechtgeschnitten wurden, dass sie ganz gleich aussahen, unten breit und oben spitz, und vor die kleine Tür setzte Tedel zwei spitze Machangeln. Von allen Blumen und Büschen, die in den wüsten Gärten von Ödringen wuchsen, schleppte der Knecht so viel heran, als nötig war, und wenn er mit den Bauern über Land musste, sah er nach, wo schöne Blumen in den Gärten waren oder in Töpfen gezogen wurden, und davon ließ er sich Ableger geben, so daß er bald allgemein nicht mehr anders hieß als der Blumentedel. Es war aber auch eine Pracht, wie in dem Garten alles gedieh. Zwar für die Schneeglöckchen, die Maiblumen und Osterblumen und die Kaiserkronen und Pfingstrosen und Tulpen war es in dem Jahre schon zu spät, aber die Schlüsselblumen hatten so schön geblüht und im Juni hingen alle Zaunecken voll von wilden Rosen. Am ganzen Hause kletterten die Efeuranken hoch, der Hollerbusch beim Backhause war über und über weiß und die Goldlackbüsche waren in der Sonne anzusehen wie kupferne Kannen. Wenn dann Johanna an den Büschen sich mit dem Messer zu schaffen machte und die Sonne schien ihr auf das Haar und die bloßen Arme, von denen die weißen Ärmel weit zurückgingen, und der rote Rock wippte, wenn sie sich bückte, um ein Unkraut auszureißen, dann sagte der alte Uhl: »Ein Staatsfrauenmensch ist es«, und stieß Harm in die Rippen und blinkte ihm zu. »Wenn ich halb so alt wäre, denn so wüsste ich, was ich zu tun hätte. Oder soll sie dir ein anderer wegschnappen? Denn dass sie dir in die Augen sticht, Das habe ich allange spitz, und eine bessere Frau kriegst du so bald nicht wieder.« Der Ansicht war der Bauer auch, und mehr als einmal hatte er sich einen Stoß gegeben, um dahin zu kommen, wohin er wollte. Aber immer war es ihm, als wenn ein Graben zwischen ihnen war. Denn was war er? Nicht, dass er sich minder vorkam, weil sie mehr gelernt hatte, aber er traute sich nicht an sie heran, und das umso weniger, je mehr er mit ihr zusammen war. Früher war er mit Leib und Seele dabei gewesen, wenn es galt, der Heide die Flöhe aus dem Pelze zu klopfen. Wenn er jetzt aber im Moore lauerte oder im Busche lag, dachte er immer an ein Gesicht, um das das Haar so rot war wie die Abendsonne auf den Fuhrenstämmen, und an zwei runde Arme, die aus weißen Ärmeln herauskamen. Denn mit Freuden sah er, dass Johanna Fleisch und Farbe bekommen hatte, das Leibchen saß ihr prall, und der rote Rock hing ihr nicht mehr so lose um die Lenden. Am Johannistage war Uhlenvater mit Tedeln nach Obershagen gefahren, wo sein Vetter einen Hof hatte. Harm und Johanna waren allein, denn Mieken war auf einige Tage zu Hause, weil Krackenmutter nicht ganz munter war. Es war den ganzen Tag glühheiß gewesen, und gegen Abend kühlte es sich keineswegs ab, so dass der Bauer, der mit Johanna im Garten auf der Bank saß, meinte, »Wir werden wohl ein Wetter kriegen«, denn über dem Halloberge standen dicke Wettertürme. Es wetterleuchtete dann auch immer mehr, und Wulf sah, dass jedes Mal, wenn die Wolke auseinanderriss, das Mädchen mit der Hand nach dem Mieder fasste. »Hast du Bange?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, es steckt mir bloß so in den Gliedern. Ich bin ganz alle.« Sie sah auch blasser aus als sonst und hatte wieder einen Blick in den Augen wie damals, als Griptow sie aufgespürt hatte. Harm kam es in den Sinn, wie er sie damals in den Armen gehalten und wie ein Kind gefüttert hatte, und wie er nachher, als sie vor ihm auf dem Schecken saß, ihr Haar so gerochen hatte, dass ihm ganz sonderbar wurde. Er sah ihre Hände an, die auf ihrer Schürze lagen. Sie waren braun geworden und die Arme gleichfalls, aber fein und vornehm waren sie deshalb doch geblieben, obzwar sie von keiner Arbeit zurückgingen. »Sie ist und bleibt ein feines Fräulein«, dachte er und seufzte so tief auf, dass sie ihn anlachte. »Das hört sich ja ganz gefährlich an«, meinte sie. »Hast du was auf dem Herzen, was dich drückt?« Wie sie ihn so lustig von der Seite ansah, dachte er, »jetzt oder nie.« Aber es blieb beim Denken, denn er wusste nicht, geht das wohl, dass du sie einfach um den Leib fassen tust, oder ist es wohl anständiger, dass du ihr sagst, wie dir zumute ist? Da kam ein Kind angelaufen, das sich einen Splitter eingerissen hatte, und nun hatte er es wieder verpasst. Er aß abends wenig, wusste meist nicht, wo er mit seinen Augen bleiben sollte, kam sich überhaupt ganz unglücklich in seiner Haut vor und war froh, als es Zeit zum Schlafen war, denn das Wetter war zurückgegangen.